deren Fell auf den Kacheln aus Massivgold. Entspannte Coca-Session vor dem prasselnden Kaminholz. Die Ex-Freundin callt, ich gehe nicht ran. Die neue Freundin fragt, wer ist es? Geht sich nichts an, denn der Boss ist ein Player offener Porsche Carrera. Money on my mind, Kohle im Kopf wie ein Schneemann. Nehmen den Koffer Cash, verzocken Las Vegas den letzten Cent. Bitch, der Tür hat dich nichts und das Leben ist vergänglich. Spuren im Sand bei einem Sturm am Strand. Und heute fühlt sich jeder Tag wie mein Geburtstag an. Heute cruise ich durch das Land mit 300 PS und dem Jaguar auf dem Grill wie ein Urwaldstamm. Damals arm, heute reich, damals Bahn, heute Maybach. Heute bezahle ich die Platina-Bänder-Bar, egal was der Preis sagt. Fahre nach Mailand, shoppe da Marken von Italo-Designern. Das ist wie German Dream, da wird Armani dabei sein. Und ich kauf die gesamte Frühlingskollektion. Es ist Kollege über King wie Kron, Kühlergrill verchromt. Und bis alles zu Staub zerfällt, mach ich buntes Papier in einer grauen Welt.